mitten durchs Herz. Der tote Diener wurde in einer Kammer aufgebahrt. Joseph Machon wollte ihn am nächsten Tag begraben lassen, denn der Wind wurde immer stärker, sodass es unmöglich wurde, Erik auf einer der größeren Inseln zu einer Polizeistation zu bringen. Kommen Sie! Von ihrem Bruder wollte sie nichts mehr wissen und andere Verwandte gab es nicht. Ob sich die Geschwister vielleicht in späteren Jahren wieder einander nähern würden, war noch nicht abzusehen. Zu der Schleuserbande, deren Kopf Dr. Specht war, gehörten noch etliche Kriminelle im östlichen Ausland. Aber selbst im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit über die Grenzen würde es sehr schwer werden, diese Typen aufzuspüren. Deshalb stand zu befürchten, was Kommissar Glockner aussprach, dass der Menschenschmuggel in Europa und besonders nach Deutschland noch lange nicht zu Ende war.